Stille war mit den Ferien in das Mayfield-Pensionat eingekehrt. Die unheimlichen Geschehnisse um Mrs. Bingle und den grausamen Tod der Lehrerin verblassten nach und nach. Hieß es nicht, heute sollte auch die junge Lehrerin eintreffen, die nun Mrs. Bingle ersetzt? Ja, Mrs. Johnson sagte vor ein paar Tagen, dass sie an diesem Wochenende wohl ankommen soll. Schließlich sind am Montag auch wieder alle Schülerinnen aus den Ferien zurück. Seit den schrecklichen Vorfällen besuchten sie den alten Gärtner Jack Horowitz fast täglich. Ihr müsst wissen, dass Ben mir ab jetzt zur Hand gehen wird. Und er wird alles übers Gärtnern bei mir erlernen. Ja, und ich werde auch noch von Mr. Bradley eingearbeitet. Doch Mrs. Bingle sollte nicht die einzige Bedrohung bleiben. Ganz allein unterwegs, junge Miss. Ich... Etwas Seltsames erwachte und machte sich auf den Weg, um Rache zu nehmen. Marianne! Was ist das? Marianne! Das ist eine Frau! Das ist eine tote Frau! Das Mayfield-Pensionat. Eine